الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Geehrte Brüder und Schwestern im Islam. Heute werden wir inshallah ta'ala über die Sunan des Wudus sprechen. Die Sunan in Bezug auf die rituelle Gebetswaschung im Islam. Natürlich, lieber Bruder und liebe Schwester, damit dein Wudu eine Gültigkeit hat bei Allah subhanahu wa ta'ala, ohne Zweifel musst du aufrichtig sein, du machst den Wudu für Allah. Das betrifft jede Ibadah. Und du musst eine genaue Absicht haben, dass du Wudu machst. Fertig. Wo ist der Ort der Absicht? Das ist das Herz. Wo fasse ich die Absicht? Im Herz. Und ich spreche die Absicht weder laut noch leise aus. Also die Absicht wird überhaupt nicht ausgesprochen, weder laut noch leise. Tayyib? Na'am. Barakallahu fikum. Die erste Sunnah von den Sunnan des Wudu ist die Basmala. Was ist die Basmala? Die Basmala ist, dass du sagst Bismillah. Hier beim Wudu, Bismillah. Tayyib. Wann sage ich Bismillah? Ich sage das, bevor ich beginne. Ich habe meine Absicht gefasst, dann sage ich Bismillah. Hier ist wichtig zu beachten, wenn jemand sein Wudu in der Toilette verrichtet, weil er keinen anderen Ort hat, dann bevor er die Toilette betritt, wir haben gelernt, dann sagt er Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal-khaba'ith. Und dann sagst du Bismillah, geehrter Bruder, und gehst rein in die Toilette auf dein Waschbecken oder Wudu-Stelle und machst dein Wudu direkt. Es wurde gesagt, dass der Ort, wo man sein Urin ablässt, also wo man sein Geschäft verrichtet, dort die meisten Einflüsterungen vom Shaitan sind. Wallahu a'lam. Deswegen am besten, das Beste ist, wenn man sein Wudu und Russel und seine Reinheit extra in einem Ort verrichten kann und sein Wudu extra in einem Ort. Aber auf jeden Fall, wenn du in die Toilette gehen musst, weil du dort dein Wudu verrichtest und dort auch die Stelle ist, wo du deine Notdurft verrichtest, dann sagst du Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal-khaba'ith. Und dann sagst du Bismillah und gehst und machst dein Wudu. Dann wäschst du deine Hände dreimal. Deine Hände wäschst du dreimal. Dann beginnst du, Barakallahu fik, nimmst du Wasser in deine rechte Hand und tust das einmal im Mund und in die Nase direkt. Also mit einer Handfläche, Wasser in den Mund und in die Nase und dann tust du es wieder raus, nachdem du deinen Mund richtig gespült hast und deine Nase ausgespült hast. Na, der Beweis ist, Barakallahu fikum, und das beginnt man natürlich vor dem Gesicht. Vor dem Gesicht. Der Beweis ist, فَغَسَلَ كَفَّيْهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ تَمَضْمَضْ وَاسْتَنْشَقُ وَاسْتَنْثَرَ ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ überliefert. Er sagte, dann hat er seine Hände gewaschen dreimal, also sallallahu alaihi wasallam, dann hat er seinen Mund ausgespült, dann hat er seine Nase, barakallahu fikum, mit Wasser gespült, und beide raus. Dann hat er sein Gesicht dreimal gewaschen, bei Bukhari und Muslim. Na, und auch von der Sunna ist, geehrter Bruder und geehrte Schwester, ist, dass du übertreibst beim Spülen des Mundes und der Spülen der Nase, wenn du das Wasser einziehst. Der Beweis ist, der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagt, wie es von den Sunnan überliefert worden ist, وَبَالِغْ فِي الْمَضْمَضَةِ وَالْإِسْتِنْشَاقُ إِلَّا أَن تَكُونَ صَائِمًا. Das heißt, du sollst übertreiben im Madmada. Al-Madmada ist, dass du deinen Mund ausspülst. وَالْإِسْتِنْشَاقُ ist die Nase, dass du Wasser in die Nase führst und sie spülst. Außer du bist fastend. Weil dann kann es passieren, dass Wasser in deinen Rachen kommt und du das verschluckst und dann dein Wudu ungültig wird. Die Gelehrten sagen, das Übertreiben in der Madmada, also Spülen im Mund, heißt, dass du Wasser nimmst in deinen Mund und deinen kompletten Mund spülst. Und das Übertreiben im Istinshaq, dass du Wasser nimmst und richtig tief in deine Nase ziehst und sie spülst. Nein, es ist richtig, also oben in die Nase geht, tief. Und natürlich vorsichtig für diejenigen, die es, Barakallahu fikum, zum ersten Mal machen. Und wir haben gesagt, von der Sunna ist es, die Madmada und den Istinshaq von einer Handfläche zu machen. Also von einer Hand zusammen gleichzeitig. Tayyib, wie es überliefert worden ist bei Bukhari und Muslim. Nein. Und alayhi salatu wassalam hat nicht erst den Mund und dann die Nase, sondern hat beides gleichzeitig gemacht. Tayyib. Und einige Ulama des Islam sagen, man tut mit rechts im Mund und die Nase spülen und mit links raus. Aber es ist keine Pflicht, es ist nur erwünschenswert. So sagen die Ulama. Allahu a'lam. Dann auch den Siwak oder auch man sagt den Miswak und der Miswak ist barakallahu fikum, die Baumzahnbürste. Nabi alayhi salatu wassalam sagte, لو لا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء. نعم. رواه أحمد والنسائي. Nabi alayhi salatu wassalam sagt, لو لا أن أشق على أمتي. Wäre es nicht eine Erschwernis für meine Umma, also für die Muslime, لأمرتهم بالسواك. So hätte ich ihnen den Siwak befohlen, مع كل وضوء. Mit jedem Wudu. Also mit jedem Wudu heißt, wenn sie den Wudu verrichten. Was Siwak, haben wir gesagt, ist von einem bestimmten Baum und das ist ähnlich, da wachsen so wie Äste raus. Und diese Äste schneidet man ab und schneidet von diesem Ast wieder oben ein Teil ab und kann man dann als Zahnbürste benutzen, subhanallah. Allah hat den Baum so erschaffen und ist Sunnah und soll man, barakallahu fikum, benutzen. Tayyib, wann benutzt man den Miswak beim Wudu? Die Ulama sagen, bei der Madmada benutzt man den Miswak. Und das ist keine Pflicht, sondern eine sehr empfohlene Sunna. Weil, wäre es Pflicht, müssten wir es machen bei jedem Wudu. Nur die Sache ist, alayhi salatu wassalam wusste, dass es eine Erschwernis ist. Und dass nicht jeder immer einen Miswak hat. Na'am, deswegen kauft euch den Miswak und benutzt ihn. Bei Ahmad und Nasa'i überliefert. Dann barakallahu fikum, dass man, wenn man einen starken und dichten Bart hat, dass man den Bart von außen wäscht. Weil ihr wisst, von dem Wudu ist es verpflichtend, das Gesicht zu waschen. Und die Männer haben Bärte im Allgemeinen. Und manche haben einen sehr, sehr dichten Bart. Die erreichen nicht die Stellen unter dem Bart. Dann waschen sie den Bart von außen. Und diejenigen, die einen schwachen Bart haben und erreichen können die Stellen drunter, müssen die Stellen darunter waschen und das ist auch nicht schwer. Da reibt man. Na'am. Und Nabi a.s. hat das gemacht, wie es bei Bukhari und Muslim war. Und hat Wasser gezogen und sein Bart richtig damit gewaschen. Also gewaschen heißt, dass er die ganzen Stellen, wo verpflichtend sind, hat er damit mit Wasser gewaschen, wie er sein Gesicht gewaschen hat. Na'am. Dann barakallahu fikum, von den Sunnan des Wudus ist, dass man den Kopf bestreicht. Das ist eine Pflicht. Aber wie macht man das? Das Beste ist, inshallah ta'ala, dass man, oder die stärkste Meinung, bezüglich dieser Meinung, sagen wir, diese Meinung, die ich befolge von den Gelehrten, ist, dass man seinen meisten Kopf streichen muss. So. Man nimmt seine beiden Hände, legt sie auf den Kopf drauf und beginnt von dem Haaranfang, also von der Haarspitze, sagt man, nein, also vom Haaransatz, ganz vorne am Kopf, und legt seine Hände komplett, also wie als würde man den Kopf greifen und streicht von vorne nach hinten bis circa zum Hals, nicht den Hals streichen und dann ohne die Hände nach oben zu heben, zurück, wieder genau an die Stelle, wo man war. Das ist, was man macht, bi'idhnillahi azza wa jal. Und der Nabi alayhi salatu wassalam wurde von ihm überliefert, ومسح رسول الله صلى الله عليه وسلم برأسه فأقبل بيده وأدبر. Das heißt, Nabi عليه الصلاة والسلام hat seinen Kopf gestrichen, so von vorne und wieder zurück und nach vorne. نعم, bei Bukhari und Muslim überliefert. نعم. Dann بارك الله فيكم, von den Sunnen ist es, dass man zwischen seinen Fingern und Fußzehen wäscht. طيب. Nabi alayhi salatu wassalam sagte, asbir al-wudu wa khallil bayna al-asabi. Du sollst den Wudu gut machen vollständig und zwischen deinen Fingern waschen. Also dazwischen, sei es bei Füßen oder Händen, bei den Sunnen überliefert. Dann, dass man mit rechts beginnt, mit den Händen und den Füßen. Tayyip, du fängst erst recht an mit der rechten Hand, sie zu waschen, dann fängst du an, die linke Hand zu waschen, dann wäschst du deinen linken Fuß und deinen rechten Fuß. Jetzt eine Frage: Was ist, wenn jemand, barakallahu fikum, aus Versehen mit links anfängt und dann mit rechts? Egal, ob es Füße oder Hände ist. Ist sein Wudu richtig oder muss er es abbrechen und neu Wudu machen? Lieber Bruder, liebe Schwester, dein Wudu ist richtig und musst du nicht neu machen. Aber die Vollständigkeit des Sunna ist, barakallahu fik, dass du anfängst mit den rechten Körperteilen, also mit rechten Körperteilen und dann mit linke. Und hier ist wichtig, das sind die Körperteile, die man wäscht und nicht streicht. Tayyib, das sind deine Hände und deine Füße. Na'am, barakallahu fik. Der Beweis, Nabi a.s., er liebte es, mit rechts anzufangen. Wenn er sich reinigte, wenn er seine Schuhe anfasst, seine Sandalen angezogen hat und so weiter. Und wir werden inshallah ta'ala noch dazu kommen, wie zieht man sich an und wie zieht man sich aus. Das ist ein eigenes Kapitel, inshallah. Wie es auch überliefert worden ist bei Bukhari Muslim. Naja, von den Sunnan ist auch, dass man mehr als einmal seine Körperteile, die man wäscht, wäscht. Maximal drei. Mindestens einmal. Und von der Sunna ist es, dass man dreimal wäscht und nicht mehr. Und da sagen die Ulama, alle Körperteile, die man wäscht und nicht die man streicht, wäscht man dreimal. Das heißt, Barakallahu fik, deine Hände dreimal am Anfang, dein Mund und deine Nase spülst du dreimal, dein Gesicht, dann Barakallahu fik, dein rechter Arm und deine rechte Hand. Und hier ist sehr, sehr wichtig, es gibt Leute, die machen Fehler. Nämlich ihnen wurde beigebracht, beim Anfang des Knöchel der Hand ihre Hand zu waschen. Das ist falsch, weil wenn du nach deinem Gesicht zu deinen Händen kommst, dann wäschst du deine Hände komplett, also von den Fingern mit den Ellenbogen ein bisschen raus, komplett dieser Teil. Sonst ist dein Wudu ungültig. Tayyib, jazakallahu khairan. Naam. Und das Letzte, was du auch dreimal wäschst, sind deine Füße. Okay, dreimal. Maximal. Das ist natürlich, wenn beim ersten Mal alles richtig gewaschen ist. Weil wenn das nicht ist, dann musst du das zweite Mal machen. Und wenn nicht, dann dritte. Aber wir sagen, mindestens einmal, maximal dreimal von der Sunna. Tayyib, jazakumullah khairan. Was macht man, wenn man barakallahu fikum? Wir wollen noch eine Sunna erwähnen, bevor wir diese Sunna erwähnen. Von der Sunna ist es auch, Jazakumullah khairan, dass man die gewaschenen Stellen reibt. Das ist von der Sunna, dass man sie reibt, nachdem man Wasser drauf getan hat. Ja, reibt man. Also du hast jetzt Wasser auf deiner Hand, dann reibst du einmal so. Ja? Okay. Entweder sagen die Ulama, nimmst du Wasser und reibst es gleich mit dem Wasser. Oder wenn du Wasser darauf getan hast, reibst du es nachdem du das Wasser getan hast. Na. Und auch von den Sunnan ist es, das ist haram, dass man verschwenderisch ist mit dem Wasser. Nabi a.s. wurde über ihn überliefert, kana yatawadda bil mud. Nabi a.s. hat mit einem Mud Wudu gemacht. Und es wurde gesagt, ein Mud ist ungefähr ein halber Becher Wasser. Halber Becher oder ein halbes Glas mit Wasser hat er Wudu gemacht, sallallahu alaihi wasallam. Und genauso, subhanallah, er hat nicht übertrieben, auch mit dem Ghusl, und dazu werden wir inshallah auch noch genauer kommen. Tayyib, jazakallahu khairan. Von den Sunan ist auch, wenn man fertig ist vom Wudu, dann spricht man folgendes Bittgebet: Ashhadu an la ilaha illallah. وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. طيب, dieses Bittgebet sprichst du, wenn du raus aus der Toilette bist oder wenn du in keiner Toilette bist, nach deinem Wudu sprichst du dieses Bittgebet. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. نعم. Was ist, wenn du dieses Bittgebet sprichst? Nabi alayhi salatu wasalam sagt: Illa futihat lahu abwab al-jannati thamaniya yadkhulu min ayyiha sha'a. Subhanallah. Wer dieses Bittgebet sagt nach dem Wudu, ihm werden alle 8 Tore des Paradieses geöffnet und er kann eintreten, in welches er will. Das ist bei Muslim überliefert. Und es gibt auch andere Hadithe, wie zum Beispiel: Allahumma ja'alni min at-tawwabina waj'alni min al-mutatahhirin. Kann man auch sagen, inshallah. Na'am. Alles, was gesagt wird, dass man Bittgebete während jeden Körperteil oder einen bestimmten Körperteil des Wudus macht, alles ist falsch und es gibt nichts Authentisches in diesem Bereich. Die einzigen Bittgebete, die man sagt, ist Bismillah, Al-Basmala, bevor man beginnt, und das, was ich euch gesagt habe, nach dem Wudu. Da habe ich euch 2 genannt. Na'am. Dann gibt es eine sehr schöne Sunna, wenn man Wudu gemacht hat. Al-Nabi alayhi salatu wasalam sagt: من توضأ نحو وضوئه هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. متفق عليه. Hört zu, أخي. Hört zu, أختي. Was النبي عليه الصلاة والسلام sagt: من توضأ نحو وضوئه هذا. Wer Wudu macht, wie mein Wudu dieser, طيب, dann erbetet 2 Rak'a, bitte 2 Raka, la yuhaddith fihima nafsu, und er beschäftigt sich nichts mit Dunya oder irgendwelchen Gedanken, sondern er ist die ganze Zeit von Anfang bis zum Ende. Er hat direkt Wudu gemacht, ist direkt zu seinem Gebetsplatz gegangen und betet von Anfang bis Ende und ist nur bei Allah und weiß, was er sagt, beschäftigt seine Gedanken mit nichts anderem außer mit dem, was er im Gebet spricht und das, was das Gebet beinhaltet. Nichts mit Dunya oder irgendwelche Sorgen. Na'am, von Dunya. Was ist dann? Nabi alayhi salatu wasalam sagt: Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Alles, was er an Sünden gemacht hat, wird ihm vergeben. Bei Bukhari und Muslim. Und in einer anderen Überlieferung: Illa wajabat lahu al-jannah. Außer für ihn ist das Paradies verpflichtend geworden. Subhanallah, diese 2 Raka'a. Und mit dieser Absicht und mit diesen Bedingungen, ja Bruder, ja Schwester, illa wajabat lahu al-jannah, für ihn ist das Paradies Pflicht, sagt sallallahu alaihi wasallam. Warum? Imam an-Nawawi rahimahullah ta'ala sagte, und dieses Kommentar lasse ich nach dem Hadith, den ich jetzt erwähne, weil er hängt auch zusammen. An-Nabi alaihi salatu wasallam, man sagt: ma minkum min ahadin yatawadda fa yuhsin al-wudu ثم يقوم فيركع ركعتين يقبل بقلبه ووجهه إلا وجبت له الجنة وغفر له. رواه مسلم. النبي عليه الصلاة والسلام sagt: Hör genau zu, ihr Achi und Uchti. Keiner von euch macht Wudu und er macht den Wudu gut. ثم يقوم فيركع ركعتين. Dann er steht auf und macht 2 Raka. Also direkt nach dem Wudu, er macht 2 Raka, freiwillige. يقبلوا بقلبه ووجهه, und er ist mit seinem Herz und seinem Angesicht anwesend, also er hat keine anderen Gedanken, ist aufrichtig, nur für Allah Azza wa Jalla, er betet demütig und ist direkt, also ist 100% im Gebet, keine anderen Gedanken, إلا وجبت له الجنة, außer für ihn ist das Paradies Pflicht, وغفر له, und ihm wurde vergeben bei Muslim. Imam an-Nawawi rahimahullah ta'ala sagt: Diese Stufe erreicht man, indem man sich bemüht, mit sich selbst alle Einflüsterungen des Shaitan abzuwehren und alle anderen Gedanken, die man hat. Subhanallah. Und er beschäftigt sich nicht einen Augenzwinker mit etwas anderes außer dem Gebet. Subhanallah. Und weil er sich so angestrengt hat, ist für ihn diese Belohnung. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Möge Allah uns diese Belohnung schreiben. An-Nabi alayhi salatu wasalam sagt auch bei Muslim: Man tawadda'a fa ahsanu, wer Wudu macht und er macht ihn gut, kharajat khatayahu, من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره. Das heißt, wer den Wudu gut macht, also wer Wudu macht und er macht den Wudu gut, so gehen seine Sünden von seinem Körper raus, sogar unter seinen Nägeln, wie es bei Muslim überliefert worden ist. Wie macht man den Wudu vom Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam? Jeder von uns weiß, wie man Wudu macht. Wir fassen den Wudu inshallah ta'ala zusammen. Bevor du beginnst, hast du natürlich eine Absicht, die Wudu zu machen. Dann sagst du Bismillah. Natürlich, wie wir erklärt haben. Dann fängst du an und wäschst deine Hände dreimal. Dann spülst du deinen Mund und deine Nase gleichzeitig mit der rechten Hand zusammen. Dann tust du es wieder raus und das machst du dreimal. Dann wäschst du dein Gesicht dreimal komplett, dein Gesicht komplett. Und bei den Männern auf den Bart achten, wie wir gesagt haben, dass man den Bart richtig wäscht, wie wir erklärt haben im Detail. Nachdem du dein Gesicht gewaschen hast, Jazakallahu khairan, wäschst du deine Hände und beginnst von den Fingern bis zu den Ellenbogen, mit den Ellenbogen ein bisschen drüber. Rechts und links und du reibst, genauso auch bei deinem Gesicht. Danach streichst du deinen Kopf, beginnend ganz vorne bei den Haaren, Spitzen und den kompletten Kopf vorne zurück, also nach hinten und dann direkt nach vorne wieder. Dann deine Ohren, die streichst du mit den Fingern innen und außen und dahinter, also außen und dahinter, unter den Ohren mit den Daumen. Beispielsweise mit den Daumen streichst du dann hinter den Ohren, die Ohren. Na? Dann barakallahu fiek, und das machst du nur einmal, den Kopf streichst du nur einmal und genauso die Ohren. Dann wäschst du deine Füße dreimal, tayyib, richtig gut und auch zwischen den Zehen, wie du auch zwischen den Fingern oben gemacht hast, bei deinen Händen. Wenn du das gemacht hast und sehr, sehr wichtig, auf deine Knöchel achten, tayyib, du wäschst über die Knöchel, ne, ein Teil über die Knöchel und komplett den Fuß mit den zwischen den Zehen. Dann sprichst du das Bittgebet, Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Und du kannst auch ein anderes Bittgebet sprechen. Dann direkt du gehst und betest zwei Raka, ohne an Dunya oder etwas zu denken, von Anfang bis Ende, bist demütig in deinem Gebet. Wenn du das schaffst, ja Achi, barakallahu fik, für dich ist Jannah verpflichtend und deine Sünden sind vergeben. Sagte wer? Sagte Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hier ein Nutzen, den die Ulama sagen. Ich bete und dann kommen Waswas, Einflüsterungen und ich bekämpfe die. Also ich lehne die ab. Ist dadurch mein Lohn zerstört? Nein, sagt Imam al-Nawawi, Rahimallah und andere Gelehrte. Nein, weil du das ablehnst. Du gehst diesen Waswas, diesen Einflüsterungen und deinen Gedanken nicht nach, sondern du stoppst sie direkt, wenn sie kommen. Und weil es halt eben so schwer ist, ist der Lohn auch so groß. Wir wollen inshallah ta'ala, möge Allah azza wa jalla mit mir und euch zufrieden sein, eine letzte Überlieferung nennen in Bezug auf die Sunnen des Wudu. Egal welcher Muslim Wudu macht, er macht Wudu, um in die Moschee zu gehen, um ein Pflichtgebet zu verrichten. Nur deswegen. Er geht nicht raus, um noch vielleicht einzukaufen oder einen Bruder zu treffen oder ähnliches, sondern seine Absicht ist, er ist zu Hause, macht Wudu, macht den Wudu gut und geht in die Moschee. Er geht in die Moschee, nur um das Pflichtgebet zu verrichten. Nur das ist sein Ziel. Und nur deswegen geht er raus. Barakallahu fikum. Welchen Lohn hat er? Es gibt viele Lohn. Aber wir begnügen uns mit einem Hadith. An-Nabi alayhi salatu wasalam sagt, wer sich rein bereinigt zu Hause, also macht Wudu, macht sich sauber, macht Wudu und achtet darauf, dass seine Kleidung auch nicht mit Unreinheiten sind. Thumma masha ila baytin min buyutillah. Dann geht zu Fuß in ein Haus von den Häusern Allahs, damit sind die Moscheen gemeint, liyaqdi faridatan min faraidillah, um eine Pflicht von den Pflichten Allahs zu verrichten. Dann ist jeder Schritt, den er geht, für einen Schritt, den er geht, wird ihm eine Sünde vergeben, und mit dem anderen Schritt, den er geht, wird er eine Stufe erhöht. Subhanallah, mit jedem Schritt. Einen wird eine Sünde vergeben und mit dem anderen wird eine Stufe erhöht, wie bei Muslim rahimahullah ta'ala, überliefert worden ist. Und es gibt noch andere gewaltige Belohnungen bezüglich dem Verrichten der Gebete und in die Moschee zu gehen. Möge Allah Azza wa Jal mit mir und euch zufrieden sein und möge Allah Azza wa Jal uns erleichtern, die Sunna zu praktizieren. Es war heute etwas länger, aber inshallah ta'ala werden die anderen Unterrichte nicht mehr so lang sein, aber es war wichtig. Möge Allah Azza wa Jal von uns annehmen und möge Allah uns erleichtern, die Sunna zu lernen und zu praktizieren. Und möge Allah Azza wa Jal uns von denjenigen sein lassen, die mit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam und seinen Gefährten am jüngsten Tag in Al-Firdaus al-A'la ohne Strafe und ohne Abrechnung eingehen. Amin. Ya Rabb, sei mit uns zufrieden und vergib uns unsere Sünden. Wallahu a'lam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.